Johnny. Mach's gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Okay. Oh nein, warte noch kurz. Du hast deinen Schal vergessen. Ich will nicht, dass du eine Erkältung bekommst, mein Lieber. Hier. Hast du noch die Nutella? Und kannst du auch mitnehmen. Du bist ja unterwegs immer so hungrig, mein Freund. Genau. Hier, dann kriegst du die Nutella. Genau. Und noch ein paar Kellogs rein. Genau. Und ein Gummibärchen. Oh, oh. Du Süßer. Feucht an der Backe. Und lass dich doch noch mal kaum von dir. Ich muss jetzt los. Komm, okay. Tschüssi. So, gucken wir doch mal, was jetzt läuft hier. Freie Antenne Radio 9. Lotto. Ich hab doch die Woche Lotto gespielt. Kannst du bitte auf Lotto schalten? Nö. Ich will Freie Antenne Radio 9 hören. Ich denke, wir müssen Fernseher anmachen. Ja, aber das ist doch Satelliten. Programm. Du bist doch ein Hochstapler. Selber. Hochstapler. Selber. Hochstapler. Komm, jetzt geh mal in den Keller und hol mir noch mal einen Kaffee und frische Nüsse. Na gut. Und ich mach dabei mal die Katze an. Hier. Okay. Sind drei Schildkröten zu einer Quelle unterwegs. Sie plagt nämlich mächtig der Durst. Sie laufen ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und endlich kommen sie an. Gierig wollen sich die ersten beiden Schildkröten auf das Wasser stürzen, da merkt doch die dritte, dass sie ihre Trinkbecher vergessen haben. Ach, das ist doch egal, sagt die erste Schildkröte. Ich habe so einen Durst, klagt die zweite Schildkröte. Nein, nein, sagt die dritte Schildkröte. Also ohne Trinkbecher, das geht doch nicht. Wo bleiben denn da die Manieren? Passt auf, ihr wartet hier und ich gehe zurück und hole unsere Trinkbecher. Die anderen müssen sich wohl oder übel darauf einlassen, setzen sich auf einen Stein und warten. Sie warten ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Da hält es die eine Schildkröte nicht mehr aus und sagt zur anderen, also mir ist jetzt alles egal, ich muss jetzt etwas trinken. Sie geht zur Quelle und gerade als sie einen Schluck nehmen will, kommt die dritte Schildkröte aus einem Busch und sagt, also wenn ihr schummelt, gehe ich gar nicht erst los. Zahnlücke in den Hals. Zeig mal her. Und besser. Hier, komm, kriegst eine Tüte, kannst du reinkotzen. Kannst du auch mitnehmen? Du bist ja unterwegs immer so hungrig, mein Freund.